Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 49. Mit Deep Purple, Blue Shear, Mose Allison, The Who, Shirley Scott, Gabor Szabo, Jeff Beck Group, Buster B. Jones, Marcel Dadi, Tommy McLennan, Joe and Charlie McCoy, Meet Lux Lewis, The Bluegrass Mandolin Quintet und Episode 6. Thought I heard broke my heart, but I love it just the same. Now hush, hush, I thought I heard her calling my name. Now hush, hush, I need a loving and I'm not to blame. Now I got early in the morning, I got late in the evening, well, I want and need it, oh, I gotta have it. She got loving like quicksand, only took one touch of her hand. Band Episode 6 aus London eröffnete Framatz musikalisches Fundbüro. Heute ist diese Band vor allem dadurch bekannt, dass die späteren Deep Purple Musiker Ian Gillan Gesang und der Bassist Roger Glover dort einmal spielten. Die Komposition Morning Dew war von der kanadischen Folksängerin Bonnie Dobson. Der Titel ist aber am bekanntesten durch Tim Rose, und auch die Grateful Dead haben das Lied gecovert. Danach hörten wir die ganz frühen Deep Purple mit Hush von 1968, noch mit dem Sänger Rod Evans. Sowohl Led Zeppelin wie auch Deep Purple können als Wegbereiter des Heavy Metal angesehen werden. Die erste richtige Heavy-Metal-Band war dann allerdings Black Sabbath, aber der erste Heavy-Titel, der überhaupt mal einer größeren Masse bekannt war, das ist eine ganz andere Sache. Man streitet sich dort genauso wie, wer hatte den ersten Rock'n'Roll-Titel gespielt. Kandidaten sind immer dafür die Beatles natürlich mit Helter Skelter, aber auch Blue Cheer mit Summertime Blues, einer alten Rock'n'Roll-Nummer von Eddie Cochran, ist ein Anwärter auf diesen Titel, erster Heavy-Song. Diese Blue Cheer-Version hatte nichts mehr von der Lockerflockigkeit Eddie Cochrans übrig gelassen. Nein, es war genau das Gegenteil, eben Heavy. Von der Debüt-LP von Blue Cheer hören wir jetzt Parchment Farm. eine Moose Ellison-Komposition, die allerdings auch wenig mit dem Original zu tun hat, das wir danach hören werden. Here for the rest of my life. Lord, I believe I'll be here for the rest of my life. Lord, I believe I'll be here for the rest of my life. All I did was shoot my wife. She was no good. I've done digging that cotton in 11 foot inches ahead. I done picking that cotton in 11 foot sections ahead. I done picking that cotton in 11 foot sections. A goddamn shotgun in my bag, sitting over here on the parchment pond. sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm, and I ain't never done no man no harm. I'm putting that cotton in an 11-foot sack. Well, I'm putting that cotton in an 11-foot sack. Well, I'm putting that cotton in an 11-foot sack with a 12-gauge shotgun at my back. Sitting over here on number 9. I'm sitting over here on number 9. Well, I'm sitting over here on number 9, and all I did was drink my wine. Be here for the rest of my life. I'm gonna be on this farm for my natural life. Well, I'm gonna be here for the rest of my life, and all I did was shoot my wife. I'm sitting over here on Parchment Farm. Blue Shear war nicht die erste Gruppe, die Moose Ellison nachspielte bzw. neu interpretierte. In Großbritannien hatte es davor schon John Mayall mit seinen Bluesbreakers gemacht, hielt sich allerdings stilistisch näher am Blues als Blue Shear. Parchment Farm ist nicht das einzige Stück von Moose Ellison, das Rockbands nachspielten. Nein, The Who spielten in ihrem Live-Konzert in Leeds Young Man Blues, sehr bekannt, sehr gut, aber auch sehr anders als das Original. Zuerst Moose Ellison, Young Man's Blues, danach The Who, Live at Leeds. Oh, well, a young man ain't nothing in this world these days. I said a young man ain't nothing in this world these days. In the old days, when a young man was a strong man, all the people stand back when a young man walked by. But nowadays, the old man got all the money, and a young man

einer der ersten Kritikpunkte, die ich auf meiner Sendung Framats Musikalisches Fundbüro bekam, war die Frage: Warum spielst du keine Musik von Frauen? Da war gerade mal eine Sendung ins Land gezogen und ich hatte ungefähr 10 weitere Sendungen vorproduziert. Tja, warum ist das so? Das kann ich so nicht beantworten. Ich suche hier die Musik nicht nach Geschlechter aus, sondern nach anderen Kriterien. In der Zwischenzeit sind mehrere Sendungen komplett ohne Frauenbeteiligung über den Äther gegangen, kann man ja nicht mehr sagen. Heute war auch erst Sheila Carter Dimmock, eine Sängerin und Keyboarderin, bei Episode 6 zu hören. Aber jetzt hören wir eine weitere Musikerin, Shirley Scott, an der Orgel. Als Musikstück hat sie sich einen Filmtitel herausgesucht, Slaughter on 10th Avenue, ein Film von 1960, glaube ich, oder Ende der 50er Jahre. Das ist so eine B-Film-Variante von Die Faust im Nacken von Elia Kazan mit Marlon Brando. In der Slaughter on 10th Avenue Version sehen wir immerhin Walter Matthau als bösen Buben und den Schauspieler Richard Egan als sein Gegenspieler. Im Original-Soundtrack war allerdings eine große Orchesterbesetzung zu hören. 1963 spielte Shirley Scott das alles in einem etwas kleineren Rahmen. Bis vor kurzem dachte ich, Shirley Scott wäre in dem Thriller Dead Ringer, der schwarze Kreis von 1964 mit Bette Davis und Carl Malden, live zu sehen, denn so viele bekannte Organisten gab es zu der Zeit nicht. Tatsächlich war es aber die Sängerin, Pianistin und Organistin Perry Lee Blackwell, die selbst nur sehr wenig Platten aufnahm und mir namentlich nicht bekannt war, dafür aber schon in Pillow Talk, Bettgeflüster mit Doris Day und Rock Hudson zu sehen und zu hören war. Solche Verwechslungen entstehen besonders dann, wenn es weder Hinweise im Vor- noch im Abspann des Films gibt. Oh. Walk me out in the morning dew. Bonnie, please walk me out in the morning dew sometime. Can't walk you out in no morning dew. I'm sorry, I'm sorry. Can't walk you out in no morning dew. But I heard a young man cry. Thought I heard a young man cry today. You didn't hear no young man cry. You did not hear no. Bevor wir eine weitere Version von Morning Dew hörten, hörten wir den ungarischen Gitarristen Gábor Csábó Divided City, aufgenommen in den 60er Jahren in den USA. Morning Dew mit der Jeff Beck Group hatte natürlich, ihr werdet es erkannt haben, Rod Stewart als Sänger. Es folgen zwei gesangslose Musikstücke. Buster B. Jones, Rattenbury Rack aus dem Jahre 2005 und danach Marcel Dadi, Romantic Sauerkraut aus dem Jahr 1979. Beides hervorragende und technisch hochversierte Gitarristen. Ich persönlich muss mir solche Musik immer in relativ kleinen Dosen genehmigen, um sie richtig genießen zu können. Eine Stunde dieses Gitarrenfeuerwerk zu hören, kann doch etwas ermüden. Danach gibt's deshalb auch Blues, aber dann melde ich mich schon wieder. Jetzt erstmal Buster B. Jones und Marcel Dadi. Thank you. als Tommy McLean 1941 Crosscut Saw Blues aufnahm, wusste er weder, dass das mal ein Blues-Standard wird und dass Bluesmusik als Kunstform angesehen wird. 1941 war Blues eigentlich Unterschichtsmusik. Das spiegelte sich oft auch in den Schicksalen der Blues-Interpreten wider. Tommy McLean starb 1958 oder 1960 obdachlos als Alkoholiker. Er erlebte nicht mehr wie Albert King und Otis Rush seinen Titel unsterblich machten. Nicht viel besser erging es den Brüdern McCoy, Joe und Charlie. It Ain't No Lie, irgendwann in den 40er Jahren aufgenommen, mit Charlie an der Mandoline und Joe an der Gitarre, wird Cow Cow Davenports Cow Cow Blues kräftig zitiert. Crosscut soul, drive me cruel low. I'm a crosscut soul, and drive me cruel low. Babe, I cut your wood so easy, you can't help but say hondo. Call me wooden cutting Sam, call me wooden cutting Ben. But the woman I did wooden cutting for, she wants me back again. Cause I'm a crosscut soul, baby, drive me cruel. Yeah. I'll cut your wood so easy, can't help but say hard though. Got a double-bladed axe and it sure cuts good. But time I cross-cut saw, he'll eat on through the wood. Call on a cross-cut saw, baby, drive me cruel low. I'll cut your wood so easy, you can't help but say hardo. Now look at your mama, you stay last night. Say it ain't none of your business. You don't do me right. Call on my crosscut saw, baby, drag me cruel low. I'll cut your wood so easy, can't help but say hardo. Now when you go to fishing now, don't forget the pole. You use a good gun, but you ain't been out long. I'm a crosscut saw, oh baby, you need to cross your low. I'll cut your wood so easy, can't help but say hardo. I'll play some better. I love you. Yes, I want to be with you till the day I die. All right, let's play now. Get me on account of you. I'm trying to do everything that I can do. Yes, I love you, and it ain't no lie. Yes, I will love you, baby, till the day I die. Yes, I want to do all I can. I don't want you with no other man. I love you, and it ain't no lie. Yes, I want to be with you till the day I die. All right, let's play. Blues, nicht von Kakao Devenport, Die Originalversion war 1928 auf Platte erschienen. Nein, Mad Lux Louis 1951. Zwei Jahre später nahm sich Ray Charles wiederum Cowcow Blues vor und machte daraus seinen eigenen Mess Around. Es folgt Track 16 mit Bluegrass Mandolin Quintett, Pretty Red Lips. Verabschiede ich mich, Frank Matthias, wünsche alles Gute, viel Spaß, bis zum nächsten Mal und danke für die Aufmerksamkeit.